1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen im 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir eine Themennacht und das Thema heißt, das Leben mit meiner Frau ist die Hölle. Und ich möchte folglich heute eigentlich nur mit Männern sprechen. Und zwar mit Männern, die zum Beispiel eine gewalttätige Frau haben, eine herrschsüchtige Frau, vielleicht eine extrem eifersüchtige Frau oder vielleicht auch eine Frau, die sich schlichtweg gehen lässt und ihr mittlerweile sagt, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Das Leben mit meiner Frau ist die Hölle. Oder natürlich auch sehr gerne mit Männern, die eine solche Beziehung hinter sich haben und die so im Nachhinein erzählen, wie es damals war mit dieser Frau, mit der ihr nicht zufrieden wart. 0800 220 5050, kostenfreie Nummer und E-Mail domian@wdr.de. Das Leben mit meiner Frau ist die Hölle, unser Thema. Der erste Anruf heute Nacht ist Mike und Mike ist 30 Jahre alt. Hallo Mike. Ja, hallo Domian. Hallo Mike. Hallo. Ja, das sagst du, so einen krassen Satz, das Leben mit meiner Frau ist die Hölle. Ja, genau. Warum? Und, kurz Beschreibung, wir sind seit 10 Jahren circa zusammen und wir sind räumlich getrennt und sie ist halt so rechthaberig, alles was sie sagt ist halt Gesetz. Fing halt zum Beispiel mit Wohnung auf Räumerei an. Ja. Ich habe halt... Eine Bitte, stellst du den Ton bitte runter vom Fernseher? Ach so, oder ja. Vom Radio? Ja, ist aus. Ja. So, und zwar sie hat halt bestimmt, wer halt was macht. Sie hat als Beispiel gesagt, du wäschst jetzt ab, ja. Du machst jetzt dies, du machst das. Ja. Weil dann habe ich auf stur geschaltet, ja. Und dann gab halt jedes Mal Stress. Also das war eine reine Anweisung, die sie gegeben hat. Das war nicht so nach dem Motto, komm, wir teilen uns das auf, du machst das, ich mach das. Nee, genau. Ja. So Befehl halt. Und das ist halt, worauf ich halt nicht klarkomme. Ja. Und da habe ich halt nichts mehr gemacht. Weil ich habe halt zu ihr gesagt, pass auf, wir können ja so machen, ja. Wir teilen es halt auf, der eine macht 2 Räume, der andere macht halt die anderen 2 Räume und gut ist. Ging es denn hauptsächlich um so Haushaltsgeschichten oder auch noch um andere Dinge? Damit fing es an, ja. Und jetzt ist halt zum Beispiel das Thema aktuell, ich habe Bandscheibenprobleme, ich habe vom Arbeitsamt eine Umschulung genehmigt bekommen, ja. Bin leider Hartz-IV-Empfänger, ja. Das erste Mal jetzt. Ja. Und ich komme halt mit das Geld nicht klar, weil sobald, wenn ich die Rechnung bezahlt habe, bin ich pleite. Sonst da komme ich nicht drauf klar, deswegen will ich mir jetzt einen Job suchen. Ja. Und sie setzt mich halt jetzt damit unter Druck, da ich ja wieder die Umschulung mache. Ja. Also ich habe halt die Umschulung zu machen. Oder ich kann ausziehen und sie sehe auch unser Kind nicht mehr. Aber hast du nicht gerade gesagt, ihr lebt schon getrennt? Ja, genau. Räumlich erstmal. Und wie geht das dann? Dann kann sie gar nicht mehr sagen, du sollst ausziehen. Du bist ja schon ausgezogen dann. Ja, dann ist es halt komplett aus. Was heißt komplett? Komplett Beziehung. Ach so, dann ist die Ehe vorbei. Die, genau. Die Beziehung ist vorbei. Ihr habt auch ein Kind miteinander. Richtig. Ja, wie alt ist das Kind? Wird jetzt 2. Ja. Wo wohnst du denn jetzt? Wie hast du denn das gelöst, wenn du so zwischenzeitlich mal woanders wohnst? Bitte nochmal. Ich sag, wo wohnst du denn jetzt? Wie hast du das gelöst, wenn du zwischenzeitlich jetzt woanders wohnst? Ich habe mir eine eigene Wohnung genommen. Also doch. Und ich schlafe halt hin und wieder noch bei denen oder die halt bei mir. Ja. Und das fängt dann halt wieder von vorne an, dass sie halt bestimmt was zu tun ist. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr habt jetzt mittlerweile schon 2 Wohnungen. Im Prinzip seid ihr aber noch zusammen. Genau. Und sie sagt aber, ich schmeiß dich ganz raus aus der Ehe, im weitesten Sinne des Wortes, genau. Wenn du nicht das und das und das machst. Genau. Ja. 10 Jahre kennt ihr euch, sagst du? Sind wir zusammen. Genau. Seid ihr zusammen, genau. Wie war denn das am Anfang, als ihr euch kennengelernt habt und die ersten Jahre? Da war das eigentlich relativ locker. Wir haben halt alles abgesprochen, wer was macht. Und das fing halt so nach der Zeit an. Und sie hat auch viel auf ihre Eltern. Bitte? Sie hört auch sehr viel auf ihre Eltern. Ja. So, die Eltern stehen halt komplett hinter ihr. Ja. Nach wie langer Zeit fing das denn an, dass sie so sich veränderte, ganz veränderte? Nach circa 3-4 Jahren. Mhm. Und du sagst, dass es, wenn es dann zu dem Streit kommt, dann ist, dann habt ihr euch gezofft. Wie sah denn dieses Zoffen aus? Oder wie sieht das aus? Also, das war halt ziemlich heftig. So, dass wir uns fast an eine Krippe gegangen sind. Ja, fast aber jetzt heißt? Nicht handgreiflich geworden, von meiner Seite aus nicht. Ja. Aber von ihrer Seite aus. Ach so. Ja, dann habe ich auch meistens die Flucht ergriffen, weil, ich halt, sie nicht anpacken wollte. Mhm. Hat sie dich denn einmal schon mal angepackt? Also, mehrmals, ja. Sie hat dich mehrfach schon geschlagen. Genau. Sie ist auch mit einem Messer hinter mir gerannt. Da sind wir halt um den Küchentisch herumgerannt. Ja. Ja, und das dann habe ich halt nur noch die Flucht. Das ist aber schon heftig, ne? So ein bisschen, ja. Mann. Das ist ja, da reden ja auch viele Männer gar nicht gerne drüber, dass sie von ihrer Frau geschlagen werden, weil man ja als Mann sich da, glaube ich, noch mehr schämt, als denn umgekehrt. Richtig, genau. Ja. Und wie hat sie dich geschlagen? Wohin hat sie dich geschlagen? Also Gesicht und zwischendurch halt auch mal, wenn ich halt ihre Hände festgehalten habe, im unteren Bereich. Und getroffen? Ja, genau. Mhm. Auch ziemlich schmerzhaft. Mhm. Wie oft sind denn solche körperlichen Übergriffe schon vorgekommen in den Jahren? Kann ich gar nicht mehr erzählen. So oft? Ja. Weißt du, wie interessant, ich mag das ja auch an dir, dass dir das auch peinlich ist, ne? Ein bisschen. Du hast gar nicht am Anfang davon erzählt, sondern das kam jetzt so peu à peu raus, ne? Mit dem körperlichen Übergriff, weil das ist ja mit das Schlimmste überhaupt, finde ich, wenn man das mit einem Menschen macht, egal ob das ein Mann einer Frau antut oder eine Frau einem Mann antut. Mhm. Oder einer Frau einer Frau. Das, in den Konstellationen gibt es das ja auch. Wie lange lebst du jetzt schon getrennt, also wohnmäßig getrennt von deiner Frau? Seit Mitte letzten Jahres. Ja, und wie oft siehst du sie? Fast jeden Tag. Doch, fast jeden Tag? Mhm. Wegen des Kindes oder warum? Richtig, genau. Mhm. Weil deswegen bin ich auch noch bei ihr geblieben. Ja, und wenn du jetzt bei ihr bist, kommt es auch öfter zu Streitereien? Aber jetzt nicht mehr so heftig, weil halt das Kind da ist. Denn der Kind halt ist halt im Bett und dann passiert halt Streitigkeiten, dann kann es auch schon mal wieder heftig werden. Verstehe. Ist da noch Liebe? Von meiner Seite aus ja. Da ist noch Liebe? Ja. Trotz allem. So blöd es sich anhört. Ja, in der Tat, so blöd es sich anhört. Was ist denn da noch? Wo ist denn da noch? Was ist denn da noch Liebe? Erklär mir mal. Gute Frage. Du sagst mir, dass die Frau fast unzählige Male schon auf dich losgegangen ist. Genau. Die tritt hier zwischen die Beine, die rennt mit dem Messer hinter dir her. Die setzt sich psychologisch unter Druck. Mhm. Und du liebst sie noch? Ja. Was liebst du an der Frau noch? Alles. Ihren Charakter. Sie kann auch lieb sein. Sie hat auch. Aber ist das nicht ein Teil ihres Charakters, den sie da gezeigt hat in den letzten Jahren? Schwachen Charakter, ja. Bitte? Schwachen Charakter, ja. Ja. Und das liebst du? Die Art nicht, nein. Ja. Ich habe auch schon versucht, komplett zu trennen. Am Anfang habe ich auch meine Adresse nicht gegeben. Handys und Telefone alles ausgemacht und ich halte es halt nicht aus. Wenn ich halt keinen Kontakt zu ihr habe und so weiter. Wäre das genauso, wenn das Kind nicht da wäre? Ich denke schon, ja. Ja. Können wir vielleicht von einer Abhängigkeit reden, einer seelischen Abhängigkeit deiner Person gegenüber dieser Frau? Das will ich nicht abstreiten. Das kann durchaus möglich sein. Ja, wenn du schon solche Sachen unternommen hast, von wegen ich habe dir die Telefonnummer nicht gegeben und so weiter und habe das Handy ausgeschaltet und dann kannst du nicht anders, dann klingt das aber wirklich wie eine Abhängigkeit. Und das wird, aber ich denke auch mal, dass sie das halt auch gut findet. Deswegen soll ich ja tendiere ich mal dazu, dass ich halt deswegen halt die Umschulung machen soll und keinen Job suchen soll. Weil da bin ich ja finanziell von ihr abhängig. Ja. Das hat sie auch schon gesagt. Ja. Und. Also die will dich weiter in der Abhängigkeit haben. Richtig, genau. Mhm. Weil. Das finde ich schlimm. Das finde ich wirklich schlimm, Mike. Das sage ich auch immer Frauen, die mir solche Geschichten erzählen, so wie du sie mir jetzt erzählt hast. Weil du deformierst ja dein Leben und deine Psyche durch diese Frau komplett. Mhm. Du bist ja nicht frei, du bist ja gefangen von dieser Frau und in dieser Frau. Mhm. Ich meine, du hast ja schon einen großen Schritt gewagt, dass du aus der Wohnung rausgegangen bist. Das ist ja schon ein Fortschritt. Ja, auch mit sehr viel Diskussion. Ja, aber immerhin, das ist ja schon ein, das ist wie ein Alkoholiker, der es immer wieder versucht, vom Alkohol wegzukommen. Ich wage mal diesen großen Vergleich, aber ich glaube, das kann man so sagen, auch in solchen Beziehungskonstellationen. Wie eine Sucht, genau. Ja, ja. Hm. Hast du nebenher noch irgendwie andere Sachen laufen mit Frauen? Nee. Gar nichts? Gar nichts. Also ist dein Leben eigentlich ziemlich trübe, ne? Richtig. Mhm. Das ist auch meine erste richtige Beziehung halt. Ja. Ja, wir sind auch ziemlich früh zusammengekommen. Ja. Also Mike, ich würde dir dringend raten, etwas zu unternehmen. Zu unternehmen, dass du selbstbewusst und selbstständig auf die eigenen Füße kommst. Das ist kein Zustand. Willst du so die nächsten 30 Jahre leben? Nicht wirklich. Nee. Du bist jetzt erst 30, das ist noch okay. Da kann man noch viel neu gestalten. Aber das scheint mir so kaputt zu sein und so verfahren, dass du eigentlich eine Unterstützung brauchtest, um neu durchzustarten für dich. Ihr seid nicht verheiratet, ne? Nein. Nee. Mhm. Das will ich auch nicht. Ich würde mal gerne, Mike, dass du ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Wärst du einverstanden? Ja, klar, wenn er meinen Akku noch mitmacht. Ja, dann legst du mal bitte auf und du wirst von Anja zurückgerufen. Vielleicht kann sie dir einfach ein paar Tipps an die Hand geben. Wenn du dich besinnst oder möchtest, dann kannst du diese Tipps und diese Hilfe in Anspruch nehmen. Dann später. Klar, das wäre cool. Ja? Das wäre nicht schlecht. Ich wünsche dir alles Gute, Mike. Mhm. Jo, alles klar. Und mach weiter so die Sendung. Dankeschön, auf Wiedersehen, jo, Mike. Alles tschüss. Klar, danke. So, liebe Leute, falls ihr gerade eingeschaltet haben solltet, unser Thema heute Nacht heißt, das Leben mit meiner Frau ist die Hölle. Und ich möchte gerne mit Männern sprechen, die das sagen. Und ich merke schon, habe es gerade auch schon gemerkt, dass natürlich oder dass oftmals Männer nicht so gerne darüber sprechen, wenn sie in einer solchen Situation sind. Weil man sich schämt, weil man denkt, das passt nicht so zum Männerbild und überhaupt, weil man vielleicht nicht so gerne über Probleme redet. Ich bin überzeugt, dass sehr viele Männer in einer solchen Situation leben oder gelebt haben. Also, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch, wenn ihr mit eurer Frau nicht zufrieden seid, weil eure Frau vielleicht zu dominant ist, zu herrschsüchtig, vielleicht auch zu gewalttätig, wie wir es gerade gehört haben, zu eifersüchtig. Oder vielleicht ist sie auch ganz einfach so drauf, dass sie sich komplett gehen lässt und ihr mit ihr nichts mehr anfangen könnt. Dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de und schreibt in eure Mail auch die Telefonnummer, also eure Telefonnummer mit rein. Weiter geht es mit Albert. Albert ist 32. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo, Albert. Wie sieht's bei dir aus? Was ist bei dir los mit der Frau? Ach, Domian, ich habe ein Problem. Und zwar ist es jetzt nicht so das Problem, dass ich jetzt gewalttätige Frau habe, sondern eine Frau, in die ich mich verliebt habe, obwohl ich in einer Ehe mich befinde. Mhm. Das heißt, ich werde quasi von beiden Seiten seit circa 3 Monaten terrorisiert. Terrorisiert, ja. Von beiden Seiten. Also beide Seiten wissen jeweils von der anderen Frau. Nein, das wissen die nicht. Es ist so zustande gekommen, dass ich seit 4 Jahren verheiratet bin und seit circa einem Jahr eine Affäre nebenbei habe. Ja, und was ist jetzt seit 3 Monaten? Und seit 3 Monaten ist das jetzt hochgekommen, dass die eine von der anderen quasi Bescheid weiß und sie vermutet, dass ich jemand anderes in meinem Leben habe, sie es mir aber nicht beweisen kann. Ach so, wer ist jetzt die eine von der anderen? Deine Frau weiß, ahnt? Meine Frau ahnt durch eine SMS, die sie zufällig gelesen hat, es war keine eindeutige SMS, es war eine zweideutige SMS, okay. Ahnt, dass ich eine, dass du eine Freundin hast. Habe. Ja, genau. Die Freundin wiederum weiß aber auch nicht, dass du verheiratet bist. Genau, das ist das. Du spielst Problem. Der was vor und du spielst der was vor. Ja. Aber und jetzt macht deine Frau, ja. Deine Ehefrau macht dir jetzt die Hölle heiß. Genau, und die Affäre macht mir auch das Leben schwer, weil sie mit mir quasi das Leben verbringen möchte. Ja, also sie spricht von Heiraten, von Kindern. Ja. Unterstellt mir auch schon, dass sie schwanger ist, obwohl sie nicht schwanger ist, was ich auch ganz genau weiß. Ja. Und versucht mich so zu halten. Weißt du, Albert, gerade war meine Sympathie voll auf der Seite meines Anrufers, nämlich auf der Seite von Mike. Hier ist es, in deinem Fall ist es anders, da ist meine Sympathie bei den Frauen. Weil du machst ja alles falsch im Moment. Oder schon eine ganze Weile. Ja, aber. Und also wir können es ja deiner Frau auch nicht verdenken, wenn sie da eine SMS gelesen hat, dass sie da jetzt auf den Putz haut. Würdest du doch auch machen, umgekehrt. Das ist richtig, nur Domian, verstehst du nicht, dass man zwei Menschen gleichzeitig liegen kann? Doch, verstehe ich schon, aber dann muss man das auch klar allen sagen. Und dann löst sich das Problem schon von alleine irgendwie. Ja, aber das ist einfacher gesagt, dass ein Außenstehender, der so eine in so einer Situation sich noch nie befunden hat, der kann das sagen. Der sagt, jawohl, trenne dich von der einen oder von der anderen und führe ein Leben mit einer Frau. Aber das ist nicht so einfach, wie man sich das so vorstellt. Weil da sind Gefühle mit im Spiel, ja. Ich habe versucht mit meiner Affäre, also kurz vielleicht vorweg, ich werde meine Ehefrau nie im Leben verlassen, das weiß ich. Mhm. Aber meine Affäre, von der kann ich mich nicht trennen. Ich habe versucht, schon zwei Wochen lang quasi Funkstille zu bekommen mit ihr. Weißt du, Albert, aber in dem Moment, wo du deine Affäre sagst, ich bin verheiratet und möchte mich von meiner Frau nicht trennen, erledigt sich das Problem, glaube ich. Ja, aber da bist du zu feige für. Ja, das mag sein, dass ich zu feige bin, nur die Gefahr ist mir zu hoch, dass meine Affäre dann mit meiner Ehefrau Kontakt aufnimmt, weil dann ist die Hölle los. Ja, ist mir klar. Aber das ist genau das, wenn man sich so in so eine Lügenwelt hineinreitet, und das hast du ja jetzt getan, dass man dann die Folgen irgendwann auch bitter zu spüren bekommt. Das ist ja, du bist ja in einer Situation, wie soll man da vernünftig wieder rauskommen? Das ist ja fast, das ist ja nicht möglich. Das ist unmöglich. Also ich sehe derzeit keinen Weg, ganzen Sache rauszukommen. Ja, aber da bist du selbst schuld. Da bist du schuld. Hundertprozentig. Ja, es mag sein, nur Gefühle kann man nicht steuern. Man verliebt sich in eine Frau und dann liebt man quasi auch eine zweite Frau irgendwann mal. Ich hätte auch vor einem Jahr nie geglaubt, dass es sowas möglich ist, aber es ist passiert. Ja. Und nun lebe ich quasi seit einem Vierteljahr mit dieser Sorge, die ich habe, weil ich mich auch nicht auf andere Dinge konzentrieren kann. Es sitzt im Kopf, es belastet mich. Wie lange bist du denn eigentlich mit deiner Frau schon verheiratet oder zusammen? Seit 4 Jahren verheiratet und seit 6 Jahren zusammen. Ach so, und Kinder auch? Nein, Kinder noch nicht. Möchte sie aber auch haben. Also beide Frauen möchten Kinder von mir haben, ja. Wie läuft denn so die Ehe? Ja, die Ehe läuft ja eigentlich ganz gut. Also meine Frau, die ist Assistenz der Geschäftsleitung in einem mittelständischen Unternehmen. Das heißt, sie ist auch sehr viel im Job unterwegs. Mhm. Quasi aber auch nur in der Stadt, also stationär besetzt, jetzt nicht im Außendienst, so wie ich es bin. Und ich reise durch Deutschland und nehme meine Affäre dann quasi auch mit auf Dienstreisen. Ach so. Und so löse ich das Problem, dass ich beide Frauen irgendwo mal in der Woche sehen kann. Habe ich verstanden. War mir aber noch keine befriedigende Antwort auf meine Frage, wie läuft die Ehe? Da hast du dann gesagt, na, die läuft ganz gut, sie ist in einem mittelständischen Unternehmen und so weiter und so weiter. Ist es innig? Ist es herzlich? Habt ihr... Also meine Ehe, die läuft gut. Geht ihr herzlich und innig miteinander um? Ja, also ja. Da ist jetzt nicht, also es gibt keine Situation, die ich noch erlebt habe bis dato, dass ich jetzt Gewalt von meiner Frau gespürt habe, wie es. Ja, das hatte ich ja so nicht erwartet, nein. Mich nur stört, ist nur durch ihre Eifersucht mittlerweile wird es zu einem Problem. Also ich sehe es schon kommen, dass es zwar ein Problem wird. Okay, habt ihr Sex miteinander? Viel? Ja. Guten Sex? Auch guten Sex. Ja. Was vermisst du denn an deiner Frau, was du bei deiner Freundin jetzt gefunden hast? Ich vermisse nichts, aber ich bewege mich in einem Umfeld, wo es eigentlich gang und gäbe ist, dass man neben seiner Ehefrau noch eine Affäre hat. Ja, also was ist denn das für ein Umfeld, wenn ich fragen darf? Durch diverse Geschäftspartner, die man so hat, mit denen man unterwegs ist. Ach so. Weißt du, Albert, du bist aber wirklich ein absoluter Ego-Typ, der auf dem Ego-Trip ist, der sich überall seine Zuckerchen holt und sich jetzt wundert, dass das alles ein bisschen kompliziert, sich verkompliziert. Und dann noch die jetzt genervt bist über deine Ehefrau, dass die eifersüchtig ist. Ja, genervt bin ich auch über die Affäre, dass sie mir hinterher spioniert. Ja, Himmel, nochmal! Es ist doch normal! Du belügst diese Affäre seit einem Jahr. Ich möchte nicht wissen, was du da für komische Sachen auftischst, um zu verschleiern, dass du in der Ehe bist. So. Und du belügst deine Frau genau nach Strich und Faden. Was erwartest du denn dann, dass die Leute dir nur zu Füßen liegen und dir die Füße küssen und dich anhimmeln? Na, hör mal. Ja, ich würde mich bedanken, wenn ich einer von den Frauen wäre, die da um dich herum sind, hätte ich aber auch so einen Hals auf dich. Geschweige denn, wenn die herausbekämen, was du für ein Spielchen mit denen treibst. Dann ist. Stell dir mal vor, das würde deine Frau mit dir machen. Da würdest du aber im Sechseck laufen. Ja, damit würde ich nicht fertig werden. So. Aber du mutest es deiner Frau zu, dass sie damit fertig wird. Aber was soll ich machen, wenn ich mich jetzt verliebt habe? Ja? Ja. Also das ist nicht mehr Verlieben sein, das ist Liebe. Pass auf, du sprichst immer, ja, okay, komm, du redest immer was von Gefühlen. Natürlich sind die Gefühle im Spiel, wir reden ja nur über Gefühle. Das glaube ich dir auch. Das kenne ich auch, dass man da in der Zwickmühle steckt. Aber in dem Moment, wo du diese Gefühle auch deiner Frau gegenüber aussprichst, die du zu deiner Geliebten hast, spielst du ein faires Spiel. Und dann hat sie eine gleiche Chance, sich dir gegenüber zu bewegen und vielleicht auch um dich zu kämpfen. Das ist mutig, zu sagen, pass mal auf, ich habe mich verknallt. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll, ich habe mich verliebt, da sind Gefühle im Spiel. So, dann sind alle drei Leute auf einer Bühne und dann gibt's ein Spiel der Kräfte und irgendwas wird sich ergeben danach. So. Ja, das Risiko ist mir zu... Ja, natürlich, weil du ein feiger Kerl bist. Ja, in dieser Hinsicht ja. Ja. Da hast du recht. Also da habe ich nicht den Mut zu sagen, meiner Frau, hey, hör mal zu, da läuft etwas mit einer anderen. Weil das hat auch noch andere Gründe, die dagegen sprechen, das zu sagen. Weil, also, es wäre einfacher, die Affäre sausen zu lassen und bei der Ehefrau zu bleiben. So, dann mach das doch. Auf der anderen Seite ist die Gefahr zu hoch, dass die Affäre mir, also die schnitt mir schon hinterher. Das heißt, Die kommt bei meinen Kollegen auf, wo ich ihr gesagt habe, dass ich da wohne. Ja. Und Albert. Klingelt da nachts um 2 Uhr nachts und will mit mir sprechen. Dann ruft mich mein Kollege und sagt, hier steht eine Frau, die will was von dir. Die sagt, die ist deine Freundin. Weißt du, wie du jetzt rüberkommst? Wie ein absoluter Jammerlappen. Weißt du? Was du da beklagst, ich sag das nochmal, ist das Produkt deines falschen Lebens. Wenn du ein Mensch mit einem Arsch in der Hose wärst, würde so etwas nicht passiert sein. Du lavierst dich egoistisch irgendwie durchs Leben. Oder durch diese Situation. Das Leben kann ich von dir nicht beurteilen. Das kann ich nicht sagen. So. Und wenn du dich jetzt von deiner Freundin, von dieser Affäre trennst, ja, dann gehst du das Risiko ein, dass sie dich anschwärzt, ja. Ja, genau das ist es. So, dann müsstest du, weißt du, die einzige Chance, die du vielleicht jetzt noch hättest, da sauber rauszukommen, oder relativ sauber rauszukommen. Ich höre so daraus, dass am nächsten steht dir doch schon deine Ehefrau. So, dass du in einer großen Beichte ihr sagst, was los ist. Das kommt nicht ins Frage, auf keinen Fall. Okay, also. Ja, dann lass dich anschwärzen. Dann ist es vielleicht schöner, wenn sie es von jemand anderem hört. In dem Moment, wo du dich trennst von deiner Freundin und beichtest bei deiner Frau, stehst du erstmal wieder klar da und bist auch nicht erpressbar. Andernfalls bist du erpressbar. Ja, das stimmt. Ja, das ist ganz schlimm, finde ich. Wenn ich mir vorstelle, dass deine Ehefrau das irgendwie hintenrum erfährt oder durch einen anonymen Brief oder weiß ich was, ist doch grauenhaft. Dann stehst du ganz schrecklich da. Du stehst so auch schon schrecklich da, wenn du beichtest, aber dann stehst du komplett beschissen da. Ja, nur mir fehlt dann wohl jetzt endlich der Mut zu sagen, hey, hör mal zu, das eine Jahr lang, was da jetzt gelaufen ist, das war nur gespielt. Und ich glaube, eine Frau, die verletzt worden ist, oder wenn ich sie... Ja, war das gespielt? War das ein Jahr gespielt? Nein, gespielt okay. War es nicht. Da muss aber das ja jetzt nicht so vorkommen. Ja, du musst es ja auch nicht so platt dann beenden. Du kannst es ja einfach beenden und dann ist es gut. Ja, draußen stehen da. Das ist, also es gibt auch geteilte Meinungen. Also ich spreche da schon mit meinen vertrauten Personen darüber. Ja. Nur also es gibt da wirklich geteilte Meinungen. Nee, du kommst mir nicht aus der Affäre, indem du sagst, ja, ein Außenstehender kann das nicht beurteilen. Verdammt nochmal, das kann ein Außenstehender beurteilen. Das könntest du als Außenstehender, wenn du so einen Fall hören würdest, auch genauso beurteilen. Mein Lieber, jetzt haben wir eigentlich, ich habe alles gesagt, was ich sagen kann. Jetzt muss ich mich verabschieden von dir. Du musst handeln, wie auch immer. Da gibt's keine goldene Lösung. Das ist das Resultat des Gespräches. Alles, was du tust, ist hart für dich. Ja. Ne? Also da musst du jetzt durch. Ja, also gut. Ja. Sonst würden wir uns jetzt im Kreis drehen, wenn wir uns so weiter unterhalten. Wir könnten uns jetzt im Kreis drehen, klar. Ja. Albert. Nur ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich mache jetzt mit irgendeiner. Nein, das musst du so für dich jetzt ganz alleine in der Ruhe entscheiden. Das ist mir völlig klar. Mein Lieber, wir haben geredet. Ich hoffe, dass du richtig entscheidest und ich wünsche alles Gute. Danke, Domian. Tschüss. Ne? Tschüss. So. Das war jetzt ein bisschen skurriler Fall, ne? Da macht die Frau ihm die Hölle heiß und er ist eigentlich der Schuldige. Detlef, 56, guten Morgen. Detlef, 56, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. So. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja. Also die erste Fernsehzuschauer und der zweite Zuschauer, die passen irgendwo zu mir. Ich habe mal so die Parallele gerade so gefunden. Also der erste Zuschauer, der tat mir schon echt leid. Ja. Der zweite Zuschauer, der passte mehr zu meiner Frau. Ich versuche so kurz wie möglich zu halten. Ja, mach mal einen groben Abriss von deiner Geschichte. Ja, ganz genau. Hm? Ich war zur Kur, also ich bin kurgeschädigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Frau, also meine damalige Frau kennengelernt. Hm? Wir sind zusammengezogen. Ich habe am Bodensee gewohnt nachher. Wie lange ist das her? Das ist ungefähr 10 Jahre her. 10 Jahre, ja. Hm? Hm. Und das ging auch im Anfang, die Beziehung war super. Sie hatte 2 Kinder gehabt und da gab es gewisse Probleme. Das haben wir auch im Griff gekriegt und. Alles wunderbar, wunderschön. Bis wir da auf den Richter gekommen sind, also ich habe damals, habe einen schweren Autounfall gehabt, bin arbeitslos gewesen und habe die Kur gemacht und habe da Umschulung gemacht. Das war so alles so in diesem Kreise dran. Mhm. Dann haben wir geheiratet. Mhm. In dieser Umschulung, wo ich gewesen bin, haben wir geheiratet. Bis dahin war auch noch alles in Ordnung. Und dann habe ich, wie gesagt, wo wir geheiratet haben, an dem Tag an, lief nichts mehr. Ach, wie lief nichts mehr? Was lief sexuell nicht mehr? Sexuell nichts mehr, gar nichts mehr. Es wurde dagegen gepowert ohne Ende. Also schlagartig mit dem Tag der Heirat? Also wie 12 Uhr Gong, heute ist 12 Uhr Mitternacht oder morgen beginnt eine neue Welt. Also so, sie wollte keinen Sex mehr? Nichts mehr, gar nichts mehr. Und sonst auch irgendwie sperrig und abweisend? Total, nur Theater, nur Stress, auch mit den Kindern und. Verheiratet seid ihr jetzt wie lange? Nein, ich bin nicht mehr verheiratet. Die Ehe ging 3 Jahre, ach so, 4 Jahre, ja. Und dann haben wir uns scheiden lassen. Ja. Gerade mein Blitzgedanke. Wollte die dich heiraten? Hatte die irgendeinen Vorzug durch die Heirat? Nein, im Grunde, ja. Bist du ein wohlhabender Mann? Hast du irgendwie Geld auf der Bank oder so? Also mir ging es finanziell sehr, sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe einen super Job gehabt war bei der Versicherung und habe damals noch durch den Unfall von der BG Geld bekommen. Und also mir ging es finanziell gut. Sie hat ein Haus gehabt, was sie alleine nicht unterhalten konnte. Kann das sein, dass sie aus reinen Geldgründen dich geheiratet hat? Ich sag einfach mal nein. Ja? Okay, also eventuell kann das sein. Aber erzähl mal weiter. Also dann mit schlagartig mit der Ehe hat die Frau sich verwandelt. Ganz genau, total. Also ich habe gar nichts mehr gescheckt. Mhm. Sie hat total dagegen gepowert. Sie hat auch die Kinder gegen mich aufgewiegelt. Gab es viel Streit? Nur. Heftigen Streit? Es war nur noch richtig Stress da. Gab es körperlichen Streit auch? Jein. Dazu komme ich gleich später. Bitte. Es gab also wirklich, der Junge, der war, hat Überfunktion der Schilddrüse gehabt, hat also wahnsinnig schwer Übergewicht gehabt, war nur am Essen, wo ich gesagt habe, so geht das nicht. Da müssen wir darauf achten und du immer mit deinem Gucken und du mit deinem Essen und du mit deiner Scheißschule und dies und das und jenes. Also es war im Grunde genommen, was vorher alles gut war, war nachher alles fürchterlich. Mhm. Ja, also total verkehrt rum. Ja. Erzähl mir mal über die gewalttätigen Auseinandersetzungen. Ja, gewalttätig war es ja in dem Sinne, was ist gewalttätig? Gewalttätig kann auch psychologisch sein. Okay, das ist klar. Ich meine ganz platt, hat sie dir mal ab und zu eine gescheuert? Ich habe von ihr nie Sänge gekriegt. Nie? Nur es gab immer so Schüsse, so immer so unter der Gürtellinie, ja? Bom, bom, bom, bom, bom, bom. Mit Worten. Aber ich wusste ja nicht, warum und weswegen. Ja. Ja, so. Also es gab keine körperliche Gewalt, aber psychische Gewalt gab es. Aber psychische Gewalt. Die hat dir das Leben wirklich, wirklich zur Hölle gemacht. Und die kann schlimmer sein als körperliche Gewalt. Unter Umständen ja, natürlich. Auch. Ja. Ja? Ja. So. Also ich wusste gar nicht mehr, wo ich dran war. Und dann auch vom Sexuellen her, dann wollte ich mal wieder anbändeln. Mhm. Und dann sagte sie eines Tages mal, du packst mich an wie eine Schwuchtel. Oh. Sagte sie wörtlich. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Du gehst aus dem Bett raus, stehst vor der Tür und dann, als wenn einer den Schalter umschaltet bei dir, du drehst dich um und dann wollte ich die wirklich durch die Gasse lassen. Was wolltest du? Dann wollte ich die wirklich durch die Gasse lassen, also wollte ich sie schlagen. Mhm. Und was mir natürlich, ich habe sie nicht getroffen oder so, weil sie reflexartig Kissen vorm Kopf gehalten hat und. Achso, du hast schon ausgeholt. Aber ich habe schon ausgeholt. Mhm. Das war, also ich habe mich nachher fürchterlich vor mir selber erschrocken und. Ist das einmal passiert? Einmal nur, ja. Mhm. Und was natürlich auch die Kinder mitbekommen haben, dann habe ich das auch versucht zu erklären, was da vorgefallen ist. Und, sie hat gar nicht darauf reagiert. Dann sind wir zu einer Tante zu ihr gefahren und da hat sie gesagt, der Detlef hat versucht, mich zu schlagen, aber wahrscheinlich habe ich das verdient. Da sagte sie noch, da habe ich überhaupt nichts mehr verstanden, was da läuft. Du warst dann 3 Jahre mit dieser Frau verheiratet. Ja. Gab es zum Schluss irgendetwas, wo es nochmal so richtig eskaliert ist, nachdem du gesagt dann hast, jetzt ist Schluss, ich gehe aus der Ehe raus? Jetzt pass auf. Dann habe ich das überhaupt nicht mehr gescheckt. Dann bin ich zum Psychiater gegangen und das würde ich deinem ersten Hörer auch mal raten. Man soll sich also wirklich nicht schämen, mal zum Psychiater zu gehen, weil irgendwo kommst du an einer Grenze ran, auch wenn du psychologisch sehr gut geschult bist, was ich bin, aber irgendwo kommst du an eine Grenze dran, wo du nicht mehr weiter kannst. Was hat das Gespräch mit dem Psychologen, Psychiater gebracht? Die hat mich super fit gemacht. Die hat mich super fit gemacht, die gesagt hat, wir müssen sofort aus dieser Wohnung raus. Und zwar nicht gestern, nicht heute, nicht morgen, sondern sofort. Ja. Ja? Ja. Dann bin ich erstmal ausgezogen. Ja, weil wir sind ein halbes Jahr, drei Vierteljahr im Haus gewesen und haben kein Wort miteinander gesprochen. Das ist schlimm. Ich habe mich, ob du glaubst oder nicht, ich habe mich jeden Morgen vorm Spiegel gestellt und habe gesagt, bevor ich Gras fressen gehe, gehen andere Gras fressen. Glaub es mir, ich habe es mir jeden Tag gesagt. Warum hast du das so lange ausgehalten? Weil ich nicht raus konnte aus der finanziellen Schiene. Weil ich in der Umschulung drin war. Ach so. Und ich war noch zwei, drei, also in den... Ach so, gerade, weil es gerade klang es so, dass du der Wohlhabendere warst, als ihr geheiratet. Ich hatte ja diesen Autounfall, bin nachher ausgesteuert worden. Ach so. Ja, also vom Arbeitsgericht nachher haben wir Klage gehoben und dann der Aufhebungsvertrag bei der Versicherung gelaufen. Okay, das waren dann rein wirtschaftliche Gründe, weswegen du da geblieben bist. Keine seelische Abhängigkeit von dieser Frau. Nein. Ja. Weil ich habe das ja selber nicht mehr gerafft. Als du dann rausgegangen bist aus der Ehe, hat sie gemacht? Als ich rausgegangen bin, bin ich 50 Kilometer weitergezogen und bin ungefähr drei Jahre später, bin ich mit einem Freund, ich wohnte zwar in Oberhausen, bin ich nochmal zum Bodensee gefahren und da, wo ich gewohnt habe. Und habe ihm gezeigt, wo ich gewohnt habe, die Gegend und. Und bin auch zu Freunden gefahren. Ja. Dann kam die Nachbarin raus und sagte zu mir, du pass mal auf, ich sage jetzt den Vornamen meiner Frau nicht, deine Frau war hier mit ihrer Freundin. Ja. Da habe ich gesagt, meinst du, dass mir das runtergeht? Sagte Detlef, deine Frau war hier mit deiner Freundin. Und dann habe ich das immer noch nicht kapiert, bis die mal gesagt hat, merkst du eigentlich nicht, was ich dir gerade sage? Da hat sie in der Zwischenzeit, wo wir verheiratet waren, eine Frau kennengelernt, mit der sie heute zusammen, oder wo sie damals zusammengelebt hat. Also eine lesbische Beziehung geführt. Richtig, genau. Meine Frage, halt, stopp mal. Moment. Nein, lass mich, ja. Ich hatte gerade eine Frage gestellt, die ist untergegangen. Als du aus der Ehe rausgegangen bist dann und weggezogen bist, ja. Hat sie dich gehen lassen oder hat sie Terror gemacht? Nein, sie hat mich gehen lassen. Sie wollte ja auch haben, dass ich raus bin. Dass ich rausgehe. Mhm. So, dann hatte die Frau währenddessen, du weißt nicht wie lange, schon eine heimliche Beziehung zu einer Frau am Laufen. Ganz genau. Sie wusste aber auch, dass ich damals auch zu einem Mann eine Beziehung hatte. Also ich kenne mich in der Szene aus. Moment mal. Langsam. Du hattest währenddessen auch eine Beziehung zu einem Mann schon? Nein. Also ich hatte in den 70er Jahren, hatte ich selber mal eine Beziehung gehabt zu einem Mann. Ja? Also während der Ehe hattest du keine? Nein, null. Ja. Aber ich habe gesagt, wenn Probleme da sind, also ich kenne mich darin aus und wenn es irgendwie Probleme gibt oder irgendwie oder so, man kann mit mir über alles reden. Okay. Über alles. So. Und ich hätte ohne weiteres mit mir reden können und sagen, pass mal auf, ich habe eine Frau kennengelernt, unsere Ehe haut nicht mehr so hin, lass uns eine saubere Lösung finden. Ja. Also ich glaube, das wäre eine faire Basis. Definitiv. Was hast du aus dieser schrecklichen Erfahrung gelernt? Das kann dir ja mit einem Mann genauso passieren. Das ist ja nicht geschlechtsspezifisch. Nein, überhaupt nicht. Was hast du daraus gelernt für dich? Ich habe gedacht, nun, das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken. Ich habe gedacht, daraus habe ich gelernt. Aber ich habe in der letzten Zeit auch wiederum nur Stressbeziehungen gehabt und nur Problembeziehungen gehabt, wo ich gesagt habe, also ich bin jetzt 56, ich habe irgendwo keine Lust mehr, mir ewig diesen Stress reinzuziehen. Ja. Und habe mich im Moment wirklich Beziehung, wo ich sage, ich komme auch mit mir alleine klar. Ja. Sag ich dir ganz offen und ehrlich. Nun gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder hast du ganz schlicht und einfach Pech gehabt in deinen Beziehungen. So kann man es auch nennen. Oder, aber es kann natürlich auch sein, dass in einer gewissen Weise du auch eine Schuld daran trägst und sei die Schuld nur darin begründet, dass du nicht mit sehr offenen Augen in die Beziehung gegangen bist, in die Beziehungen gegangen bist, weiß man nicht. Also ich sag mal so, ich versuche immer mit offenen Augen, aber du bist ja in manchen Bereichen, was ja dein Vorredner war, oder davor, du bist ja in einer Sicht, bist du ja blind. Ja, ja, ja, ja. Du willst ja manche Sachen ja gar nicht wahrhaben. Ja, ja, das ist das Schlimme, ja. Ja? Und das sind so gewisse Schienen, wo man sagt, ich bin zwar positiv eingestellt, ich habe sehr viel daraus gelernt, ich bin auch nicht irgendwo in dieser Hinsicht psychisch angeschlagen, also auch nicht stressig. Also aber das hinterlässt natürlich schon Spuren, wenn man sowas erlebt hat. Aber es lässt Spuren, ja. Da kannst du dich drehen. Also, das passt ja nun auch dann sehr gut zu unserem Thema, das Leben meiner Frau war die Hölle. Ist die Hölle, war in deinem Fall die Hölle. Aber man kann daraus lernen. Ich hoffe, dass du dann daraus lernst, auch wenn immer wieder solche Sachen passiert sind. Detlef, ich danke für den Anruf. Vielleicht erholst du dich mal im Moment ein bisschen von Beziehungen und machst einen neuen Start, wenn du dich ein bisschen berappelt hast. Okay, alles klar. Viel Glück wünsche ich dir. Für deine Sendung alles Gute. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss. Jo, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer für unser Thema. Das Leben mit meiner Frau ist die Hölle. Ich bin verbunden mit Peter. Peter ist 44. Hallo Peter. Hallo Domian. Sagst du das? Das Leben mit meiner Frau ist die Hölle? Es ist die absolute Hölle. Du bist mit deiner Frau noch zusammen? Ich bin mit meiner Frau seit 12 Jahren verheiratet, ja. Warum ist es die Hölle? Weil, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie meine Frau es möchte, dann beziehe ich Prügel ohne Ende. Körperliche Prügel? Körperliche Prügel. Was macht sie? Wie schlägt sie dich? Sie schlägt mir ins Gesicht mit der Faust, mit Sachen, die sie gerade in der Hand bekommt. Sie schlägt extrem zu. Hat sie dich schon regelrecht verletzt? Ja, auch. Also körperliche Spuren habe ich schon einige davon getragen. Ja. In welchen Situationen macht sie das? Sie betrachtet mich als ihr Eigentum. Mhm. Und wenn ich ihr nicht die Wünsche, die sie hat, sofort erfüllen kann, dann dreht sie durch und... Das können also auch Kleinigkeiten sein? Es können absolute Kleinigkeiten sein. Wo ist sie denn gerade? Schläft sie schon? Nein, sie ist in der Nachtschicht gerade, sie ist Altenpflegerin. Da schläft sie schon, ist auch gut ausgewirkt. Also, sie ist in der Nachtschicht. Mhm. Sie ist in der Nachtschicht, ja. Ich habe bis jetzt auch noch mit keinem Menschen darüber reden können, sozusagen, und habe heute irgendwie mal den Mut gefasst, bei dir anzurufen, weil ich jetzt wusste, dass dieses Thema kommt und... Sag mal, Peter, seit 12 Jahren bist du verheiratet, ne? Seit 12 Jahren bin ich verheiratet. Und seit wann geht dieser Horror schon? Seit circa 8 Jahren. Früher ging es, früher war es besser. Davor war es besser, ja. War es früher sogar mal eine ganz tolle und innige Beziehung? Ja, sicher war es früher mal eine ganz tolle und innige Beziehung, sonst hätte ich die Frau ja auch nicht geheiratet, ne? Habt ihr Kinder? Aber, ja, 4 Kinder. Ihr habt 4 Kinder sogar? Ja, nach der Geburt des zweiten Kindes, also hat sie sich sehr stark verändert und gibt es diese körperlichen Übergriffe, schlägt sie dich auch vor den Augen der Kinder? Nein, das macht sie nicht. Also sie macht es meistens, wenn die Kinder in der Schule sind oder eben, wenn die Kinder im Bett sind. Wenn sie dann so heftig wird und auf dich einschlägt oder mit Gegenständen auf dich zugeht, wie reagierst du dann? Ja, also sagen wir es mal so, sie ist körperlich mir extrem überlegen. Mhm. Ich habe da wirklich nicht gerade sehr viel Chance, mich dagegen zu wehren. Ich versuche es eben manchmal, aber es geht nicht. Und gut, auf der anderen Seite, ich hege dann eben auch starke Hassgefühle gegen sie in dem Moment. Ich habe auch schon mit Mordgedanken gespielt. Aber bis jetzt habe ich es eben... Was machst du denn dann? Was machst du denn? Läufst du dann weg? Oder? Ich verkrieche mich oder ich laufe weg, aber wenn ich weglaufe und dann wiederkomme, ist es schlimmer als vorher. Wo verkriechst du dich denn? Also entweder ich schließe mich im Badezimmer ein oder ich schließe mich im Keller ein. Oder ich gehe eben ziemlich an und gehe raus und komme ein paar Stunden später wieder oder laufe die ganze Nacht durch die Gegend, bis sie dann angenommen in der Frühschicht ist. Aber wenn sie dann nach Hause kommt, dann weiß ich, dann ist das Donnerwetter tausendmal größer als vorher. Ne? Hat sie dich schon so verletzt, dass das Blut geflossen ist? Ja, sicher. Blaue Flecken, Blutergüsse, aufgeplatzte Lippen, blaues Auge und... Warst du schon mal in der Ambulanz deshalb? Ja, Nasenbein gebrochen. Nasenbein gebrochen. Hatte ich auch schon hinter mir, ja. Da hat sie mit einem Gegenstand auf die Nase geschlagen? Ja, mit einem Kochtopf hat sie mir einen auf die Nase gegeben. Du sagst, deine Frau ist dir körperlich sehr weit überlegen. Wie groß ist sie, wie schwer ist sie? Ja, sagen wir mal so, sie ist nach dem zweiten Kind ist sie extrem auseinandergegangen. Also sie wiegt jetzt gut 140 Kilo. Mhm. Und die Größe ist genauso wie bei mir, aber eben sie ist trotzdem eben auch durch ihren Job als Altenpflegerin eben gut trainiert. Gut trainiert eben, ja. Wie groß bist du? Ich bin ungefähr 1,80. Und eher schlank? Eher schlank. Mhm. Was machst du vom Beruf, Peter? Ich bin Gabelstaplerfahrer. Mhm. Ich finde es ganz erschütternd, was du mir erzählst, Mensch. Ich finde es ganz erschütternd. Und du hast das noch nie jemandem erzählt. Ich habe es versucht, meinen Eltern beizubringen, aber sagen wir es mal so, ich schäme mich auch gewaltig. Mhm. Weil es ist als Mann wirklich sowas nicht einfach zu verkraften. Und Freunde habe ich dadurch jetzt sozusagen so gut wie gar keine mehr. Weil ich habe mich dann eben auch von vielen Leuten eben abgekapselt. Mhm. Von daher, ich wüsste auch nicht, wem ich mich anvertrauen sollte. Ne? Verstehe. Wohnt ihr in einem Mietshaus oder habt ihr ein eigenes Haus? Na, wir wohnen zur Miete. Das heißt, da müssen die Nachbarn das da auch irgendwie mitkriegen. Die schreit doch dann wahrscheinlich auch. Ja, es ist so eine Doppelhaushälfte ist das und da hören die Nachbarn eigentlich nebenan so gut wie nichts. Ach so. Eigentlich. Also weiß im Grunde genommen niemand das. Nein, was da auch in der Nachbarschaft eigentlich weniger so nach außen hin. Das ist der liebste und netteste Mensch, den man sich vorstellen kann, den Nachbarn gegenüber. Ne? Ist die in ihrem Beruf, sie ist Altenpflegerin, sagst du, ne? Ja. Ist die da auch so drauf, dass die gewalttätig ist unter Umständen, wenn die alten Leute nicht parieren? Das kann ich nicht sagen, ich kann es mir aber vorstellen. Mhm. Das weiß ich nicht, sie redet nicht über ihre Arbeit, ich rede eigentlich nicht über meine Arbeit, das interessiert sie auch nicht, meine Arbeit. Im Grunde genommen interessiert sie eigentlich gar nichts, was ich mache. So Peter, jetzt kommt die ganz, ganz große, entscheidende und einzig relevante Frage von mir. Wirklich die einzig relevante Frage. Warum bist du noch bei dieser Frau? Warum? Warum ich noch bei dieser Frau bin, weil ich, wenn ich das Thema Trennung überhaupt anschneide irgendwie, dann bricht das absolute Donnerwetter über mich hinein, weil ich sage, sie sieht mich als absolutes Eigentum. Dann nimm deine 7 Sachen und hau ab. Das kann ich den Kindern gegenüber nicht machen. Das bringe ich nicht übers Herz. Den Kindern gegenüber eben, ne? Wie alt sind die Kinder? Also sie sind 13, 11, 8 und 7. Mhm. Weißt du, Peter, das irgendwann werden die Kinder das erfahren, was da abgegangen ist. Das ist für die Kinder ganz schlimm. Die Situation ist auch für die Kinder langfristig ganz grauenhaft. Zumal ich davon ausgehe, dass die Stimmung, auch wenn sie dich nicht schlägt, wenn die Kinder dabei sind, nie richtig toll ist zwischen euch in der Familie. Sicher, ich gehe auch selber zugrunde daran. Ich habe Albträume. So, ich stehe morgens mit dem Zittern auf. Ich gehe abends mit dem Zittern ins Bett. Also darüber kann man auch sehr schwer krank werden, auch körperlich. Und dann tust du deinen Kindern auch nichts Gutes an, sondern etwas sehr Schlimmes an. Vielleicht wäre es für die Kinder ein erstmaliger Schock, wenn du plötzlich weg wärst. Aber vielleicht, wenn ich gehe, dann lässt sie ihre Wut an den Kindern aus. Gut, dann muss das Jugendamt informiert werden. Weißt du, Peter, die Lösung, auf jeden Fall ist die Lösung nicht, dass du in dieser Familie und bei dieser Frau bleibst. Das ist nicht die Lösung. Aber das ist leichter gesagt als getan. Ich weiß. Ich sage es auch nicht leichtfertig. Ich weiß das. Aber ich sage es dir mit großer Überzeugung. Alle Probleme, die dann entstehen, die sind in den Griff kriegbar, lösbar. Das, was da jetzt im Moment passiert, ist die Hölle. Das ist die absolute Hölle. Die Hölle geht seit 8 Jahren und ich drehe so langsam durch. Ich sage, ich denke jede zweite Nacht drüber nach, wie ich ihr den Hahn abdrehen kann, ganz ehrlich jetzt. Ja, siehst du mal. Wirklich. Ja, aber siehst du mal, was... Es ist bald soweit, wirklich. Ja, aber das ist doch grauenhaft, was du da gerade erzählst. Stell dir mal vor, die Sache eskaliert so sehr, dass du im Affekt so etwas tun würdest. Was würdest du dann deinen Kindern antun? Der Vater ist ein Mörder. Das ist richtig, aber... Apropos, lass mich mal eben mal fragen mit den Kindern. Du hast gerade gesagt, du hast Angst, wenn du gehst, dass sie ihre Wut an den Kindern auslässt. Lässt sie jetzt auch schon mal ab und zu ihre Wut an den Kindern aus? Nicht, dass ich wüsste. Die sagen auch nicht, dass die Mutter sie schlägt? Nein. Nee. Ist sie denn sonst zu den Kindern eine liebevolle Mutter? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Ich finde, es ist allerhöchste Alarmstufe, Peter. Ja. Wenn du mir das jetzt so, ich finde das ja auch völlig in Ordnung, dass du so offen mit mir sprichst, das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja auch Sinn des Ganzen. Wenn du sagst, ich bin manchmal kurz davor, die umzubringen, ja, dann nehme ich das verdammt ernst. Denn so, wie du gedemütigt wirst, kann ich mir vorstellen, dass man irgendwann mal im Affekt vielleicht so einen Versuch unternimmt. Was für eine Katastrophe für dich persönlich und für deine Kinder. Ja, aber sagen wir es mal so, wenn ich diese Frau umbringen würde und würde danach lebenslang ins Gefängnis gehen, es könnte keine größere Strafe sein, als die ich jetzt erleide. Ja, aber stell dir doch mal diese Strafe für deine Kinder vor. Das ist die andere Seite der Geschichte. Ja, aber das ist doch die ausschlaggebende Geschichte. Ist das richtig? Ich denke auf der einen Seite nur an meine Kinder. So, auf der anderen du liebst Seite. Deine Kinder. Du liebst ja. deine Kinder über alles. Dann hast du die moralische Verpflichtung, aus diesem Drecksleben rauszugehen, um, wenn du dich berappelt hast, für deine Kinder da sein zu können. Jetzt bist du es nicht und auf Dauer wirst du für deine Kinder nicht da sein, weil du da zugrunde dran gehst. Ich bin dabei, ja. Ja, du bist dabei. Ich nehme das sehr ernst, wie gesagt. Ja, es ist eine heftige Geschichte, ich weiß. Ja. Ja, wirklich. Und ich weiß auch wirklich so langsam keinen Ausweg mehr. Der Ausweg heißt gehen, Peter. Der gehen Ausweg heißt, gehen heißt dann im Grunde genommen Flucht. Ja, von mir aus nenne es so Flucht. Umgekehrt ist das genauso, dass auch Frauen vor gewalttätigen Männern erstmal fliehen. Das finde ich keine Schande. Das ist manchmal sogar notwendig. Pass mal auf, ich möchte gerne, dass du jetzt im Hintergrund ein bisschen Unterstützung von uns noch bekommst. Solltest du diesen Weg einschlagen, dass du auf jeden Fall Adressen an die Hand bekommst, wo du dich hinwenden kannst, dass du etwas psychologische Unterstützung kriegst, Hilfestellung und so weiter, dass du nicht ganz alleine da stehst. Ja. Das würde bedeuten, dass du jetzt gleich auflegst und du wirst von Anja, meiner Psychologin, angerufen. Das ist einfach, damit du ein bisschen was an die Hand hast, wenn du dich entscheidest, und nochmal, ich würde es dir sehr, sehr dringend raten, es zu tun, dass du nicht ganz alleine dann danach dastehst, sondern dass du ein bisschen Hilfe hast von allen Seiten. Gut. Ich finde es gut, dass du angerufen hast, Peter. Ich finde es wirklich gut. Vielleicht war das der erste Schritt. Ich hoffe es sehr. Dankeschön. Alles Gute und bitte leg auf und wir melden uns gleich. Alles klar. Auf Wiederhören, Peter. Ja, ciao. 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer. Das Leben mit meiner Frau ist die Hölle. Frank ist hier. Frank ist 32. Hallo Frank. Moin Domian. Hallo Frank. So, wie ist es bei dir? Ist es auch so schlimm? Ja, es ist anders. Also es ist, im Prinzip ist es auch körperlich. Körperlich in der Form, dass meine Frau mir jegliche körperliche Nähe entzieht im Prinzip. Also auch sexuell, sag ich mal. Nochmal, erstmal die Grundfakten. Ihr seid verheiratet? Wir sind seit 6 Jahren verheiratet, haben auch seit 6 Jahren eine Tochter. Ja. Und seit 2 Jahren ist es so, dass im Prinzip im Bett im Höchstfall, also wenn es wirklich hochkommt, 3 bis 4 Mal im Jahr noch was läuft. Ja, und sonst verweigert sie sich oder sie will es nicht? Ja, wir sind abends, ich bin teilweise abends zu Hause, ich bin im Außendienst tätig als Handelsvertreter und bin halt viel unterwegs, aber am Wochenende eigentlich grundsätzlich zu Hause. Unter der Woche eigentlich, mal 2 Tage, mal 3 Tage. Und dann ist es so, wenn wir dann abends zur Ruhe kommen, beziehungsweise vorm Fernseher sind und ich dann sage, oh Schatz, wollen wir mal ins Bett ein bisschen kuscheln oder so, sie dann grundsätzlich eigentlich sagt, Tag war so stressig mit dem Kind und ich bin froh, dass ich jetzt ein bisschen meine Ruhe habe und zur Ruhe komme. Dann dauert es auch nicht lange, dann schläfst du vorm Fernseher ein. Ich wecke sie dann irgendwann, dass wir ins Bett gehen, aber dann legen wir uns noch nebeneinander, geben uns den obligatorischen Gute-Nacht-Kuss und das war's. Und so ist es immer und immer und immer wieder. Immer und immer und immer wieder. Hast du ihr denn die klare Frage mal gestellt, warum das so ist? Ja, natürlich stelle ich die Frage, die stelle ich wöchentlich, die Frage, aber ich bekomme keine Antwort darauf. Dann kriege ich die Antwort, die ich eben schon gesagt habe. Ach so, dass sie gestresst ist und... Sie ist gestresst, sie hatte den ganzen Tag das Kind um sich, beziehungsweise, was heißt den ganzen Tag? Die geht mittlerweile in die Schule, die Kleine, und wenn du ihr dann gegenüber sagst, pass mal auf, das hast du mir jetzt so lange erzählt, das ist ja Unsinn, da muss ja noch was anderes hinterstecken. Wie reagiert sie dann? Da kommt nichts, da kommt gar nichts. Ah, ich bin müde und kaputt und ich meine, mag ja auch stimmen, weil sie schläft dann auch relativ schnell ein, aber dennoch ist das... Könnte es sein, dass sie einen anderen hat? Nein, auf keinen Fall, gar nicht. Bist du ihr treu? Nein. Nein. Was heißt treu? Ich meine, was machst du? Ja, ich suche mir dann dementsprechend, wenn ich unterwegs bin, keine Ahnung, an der oder sonst irgendwo in irgendeiner Kneipe oder abends beim Fortgehen oder beim Essen irgendeine Bekanntschaft, beziehungsweise lerne dann irgendwelche Frauen kennen. Also so eine Nachtgeschichten dann. Ja, klar. Ja. Weiß ich nicht. Also teilweise kenne ich noch nicht mal die Namen von denen oder wie auch immer. Oder die bleiben noch nicht mal bis zum nächsten Morgen oder so. Habe ich das so verstanden, dass du das wirklich letztendlich aus der Not heraus machst? Dass wenn das mit der Ehe gut funktionieren würde, würdest du es gar nicht machen? Ich würde das heute auf den Tag beenden. Ich meine, es war gerade heute wieder so ein Erlebnis, dass ich eben auch ein nettes Mädel mit hatte ins Hotel und die ist vor einer Stunde gegangen und letztendlich kam es auch da halt wieder zum Sex. Aber ich denke da dran oder dabei oder währenddessen an meine Frau und denke, Mensch, was machst du da eigentlich? Ja. Das ist mal eine ganz, ganz neue und interessante Variante. Da geht jemand fremd und denkt währenddessen an die Frau. Ja. Das ist ja fast schon rührig. Fast schon rührig. Nur obligatorische Frage, machst du safe immer? Ja, selbstverständlich. Ja, Gummi, ja. Ich fühle mich danach auch dreckig, beziehungsweise komme nach Hause, dusche mich und das erstmal richtig gründlich. Mhm. Also nicht erst, wenn ich zu Hause bin, aber dann auch schon nochmal, weil ich denke, Mensch, wenn es jetzt passiert, irgendwie... Funktioniert denn eure Ehe sonst so? Hundertprozentig, also alles. Wir teilen uns im Haushalt auf, beziehungsweise... Gutes Team eigentlich so. Kaufen zusammen ein, wenn denn irgendwas anliegt oder kümmern uns auch zusammen um die Erziehung unserer Tochter und so weiter. Also das läuft alles wunderbar, auch im Bett. Der Sex ist wunderbar und schön, sodass ich gern schon mehr davon hätte. Ich meine, ich bin ja jetzt nicht sexy. Achso, Moment. Also wenn ihr Sex habt miteinander, was ja selten ist, dann ist der gut. Für beide Seiten. Also, bist du sicher, dass es für sie gut ist? Da bin ich mir ganz sicher. Also sie ist dann auch exzessiv und kommt auch zum Höhepunkt während dem Geschlechtsverkehr und so weiter. Also das ist. Du liebst diese Frau sehr. Natürlich. Deine Frau keine sehr. Frage. Ja. So, jetzt ist das natürlich ein sehr bedrückender Zustand, wenn das seit 2 Jahren so ist. Also das möchte ich auch nicht noch weitere 2 Jahre. Da muss ja was passieren. Ja, natürlich. Ich habe schon darüber nachgedacht, ob ich vielleicht mal sage, Mensch, hier, warum gibst du mir nicht mehr Sex? Ich bin gezwungen, wenn ich unterwegs bin, mir das von anderen, von fremden Frauen zu holen und fühle mich danach nicht gut dabei. Finde ich nicht falsch. Dann wird sie wach werden. Das wird sie aufrütteln. Ich finde das richtig. Die Situation ist ja sehr eingefahren, wie du sie jetzt schilderst. Ja, sicher, aber auch der Weg scheint mir nicht wirklich leicht, weil nein, leicht ist ja natürlich nicht. Aber die Situation ist eingefahren. Es sind immer die gleichen Rituale. Du fragst sie, sie sagt was und dann passiert das, so wie du es gerade beschrieben hast. Absolut. Wenn du jetzt anfängst, wirklich da mit der Wahrheit auf den Tisch zu kommen, kann das sein, dass dieses ritualisierte Verhalten aufgebrochen wird? Dass sie das kapiert, wie wichtig das ist und welches Risiko sie eingeht. Und vor allen Dingen wird sie auch dadurch noch mehr kapieren, wie sehr du sie liebst. Das ist ja schon beeindruckend. Ja, aber das kann ja auch in die völlig falsche Richtung losgehen, dass sie dann denkt, Gott, was weiß ich so, der Ehebrecher beziehungsweise der Fremdgeher weiß ich nicht, trennt sich von mir, beziehungsweise die sonst so heile Welt, also die wirklich tolle Familie, die ich habe, dass die mir auch noch entzogen wird. Also nicht nur die körperliche Nähe, sondern auch noch Ja. Das familiäre Umfeld, gut, und das könnte ich überhaupt nicht verkraften. Also. Natürlich nicht, Frank, aber wir überlegen ja jetzt, wie man die Situation aufbrechen könnte. Man könnte sie natürlich auch aufbrechen, aber wenn du mit ihr zu einer Eheberatung gehen würdest, spätestens da würde, ich vermute, das sowieso dann thematisiert. Vielleicht wäre das sogar gar nicht schlecht, dass ihr das, wenn du es ihr sagen würdest, dass es im Beisein eines Fachmenschen machst. Ist sie denn dazu bereit für solche Sachen? Ich weiß es nicht, weil sie sieht ja gar keine Problematik. Also ich schätze, dann muss ich dir aber auch vorwerfen, Frank, dass du das nicht vehement genug machst. Oh doch. Ja, aber dann jedes Mal, wenn ich zu Hause bin, beziehungsweise einmal die Woche mit Sicherheit. Also, okay, dann kapiert die auch die Problematik. Dann wittert die intuitiv, dass da ein großes Problem in der Luft hängt. Die geht darüber hinweg. Die versucht das zu übergehen, aber die wird's wissen. Du bist ein Mann von 32 Jahren und du hast einfach deine normale Lust auf Sex. Und wenn sie immer sagt nein, nein, nein, weiß die, dass da was brodelt. Mach das doch als nächsten Schritt. Sag es ihr, dass du so nicht mehr kannst. Und du möchtest, dass du zusammen mit ihr zu einer Beratungsstelle geht. Wie ist die denn so drauf? Ist die eher so in anderen Dingen, ist sie schon zugänglich für Probleme? Kann man mit ihr reden? Ja, über alles, wie gesagt, also weiß ich nicht, ob's irgendwelche schulischen Dinge sind von der Tochter, beziehungsweise auch so irgendwelche Dinge. Also wir können wunderbar streiten, das eskaliert nicht, das wird nicht laut oder wie auch immer, da muss keiner irgendwie gehen, das wird nicht handgreiflich oder sonst irgendwas, sondern das diskutieren wir über einen ganzen Abend lang aus und abends ist dann auch gut. Und wenn es mal zu Sex kommt, dann komme ich mir vor, als wäre das als Belohnung für irgendeine besondere Leistung, die ich quasi erbracht habe im Prinzip. Also so komme ich mir vor, wie so ein kleines Kind, was im Prinzip für irgendwas, was es gut gemacht hat, ein Überraschungsei bekommt oder so. Also die wenigen Sexgeschichten, die da passieren, die gehen dann auch immer von dir aus. Nein, die gehen dann absolut von ihr aus. Ach, die gehen dann von ihr aus, wenn ich, keine Ahnung, angenommen, war ich Montag und Mittwoch nicht da und sage ihr dann am Mittwoch, Mensch, ich nehme mir am Freitag frei, um dass wir ein langes Wochenende haben und dann nehmen dann vielleicht noch irgendwas Schönes und weiß ich nicht, ich kaufe ihr noch irgendwas oder wie auch immer. Ich spule ja nun auch um ihre Gunst. Und dann kriegst du es als Belohnung. Ja, und dann... Frank, das ist auch eine demütigende Lage, in der du da bist. Ja, also... Ich finde, mir läuft es fast kalt den Rücken runter, wenn ich mir vorstellen müsste, dass man da quasi immer um Sex betteln muss. Ja, richtig. Und dann irgendwann da wie so ein Hündchen was vorgeworfen kriegt. Ganz genau. Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist kein Zustand. Das ist wirklich kein Zustand für junge Leute. Sie ist in deinem Alter wahrscheinlich. Ja, sie ist genau in meinem Alter. Ja, also auch 32. Also, ich finde, wenn der Weg der Eheberatung ist ein guter Weg und der zweite auf jeden Fall parallele Weg ist, dass du ihr das sagst. Dass du es ihr sagst. Ja, aber vielleicht doch dann schon erst da, oder? Mit einer Unterstützung von der Eheberatung, oder? Vielleicht. Aber spielen wir mal den Fall nochmal durch, wenn sie es partout nicht will zu einer Eheberatung, weil da wird ihr schon klar sein, dass dieses Thema auf den Tisch kommt und das Thema ist ihr unangenehm. Ja, aber sie wird ja den Bedarf gar nicht sehen. Ja, aber du hast den Bedarf. Sie hält ja ihre Ehe doch genauso. Du hast den wie Nein, du hast den Bedarf. Ja, sicher habe ich den. So, insofern ist ein Bedarf in der Ehe da. Wenn einer einen Bedarf hat, ist der Bedarf in der Ehe gegeben. Auch wenn der andere den nicht hat. So, und dann geht's los. Ja, aber was ist, wenn die denn auch noch gegen mich sprechen und sagen, ja, aber wie können sie denn jetzt hingehen und was weiß ich, da andere Frauen irgendwie mitnehmen und pass mal auf, Frank. Ich bin wirklich dargestellt werde. Ich meine, richtig ist es nicht, das ist mir bewusst, aber ja. Genau. Ich mache es rein aus körperlicher Befriedigung, sage ich mal. So, und genau Gefühle, und also. Genau das ist die Antwort. Genau das ist die Antwort. Du musst auch ein bisschen selbstbewusst rangehen und nicht alles durchspielen. Ja, was ist denn, wenn der das sagt und wenn die dann so reagiert und das? Mein Gott, nochmal, sei doch mal ein bisschen ein Kerl. Wirklich. Das ist doch auch dein Leben. Und letztendlich, vielleicht kriegt ihr beiden das ja hin. Das ist ja toll, dass du so sehr deine Frau liebst. Vielleicht kriegt ihr dadurch nochmal einen ganz neuen Schub in eure Ehe, wenn das Problem, was immer da sein mag, wenn das gelöst wird. So, jetzt ist die Sendung vorbei. Jetzt legst du bitte auf und dann geben wir dir noch eine Beratungsstelle an die Hand. Ja, super. Und dann kannst du sehen, was du machst, okay? Alles klar, ich danke dir, Domian. Lieber Frank, alles Gute. Ja, super, viel Glück. Danke. Tschüss. So, liebe Leute, das war unsere Sendung. Das Leben mit meiner Frau ist die Hölle. In der Technik Henrik Hage. Morgen sind wir wieder da mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival. Ab 0 Uhr könnt ihr immer anrufen. Ab 0 Uhr sind unsere Leitungen geschaltet. Und ihr könnt natürlich auch immer mailen. domian@wdr.de. So, jetzt wünsche ich euch eine schöne Nacht, eine gute Nacht. Und ich bin gespannt und freue mich auf morgen, auf euch und eure Themen. Bis dahin. Tschüss.